Wir dachten, wir müssen Gott davon überzeugen, dass er die Menschen rettet. Wir schlossen uns in unserem kleinen Gebetsraum ein, um Gott davon zu überzeugen, dass er die Menschen retten soll. God bring revival, God bring revival, God bring revival. Gott sende Erweckung, Gott sende Erweckung. And God says, me? Gott fragt, ich? You go out there and preach the gospel. Geh du hinaus und verkünde das Evangelium. If you preach the gospel with faith, the harvest is right there. Wenn du das Evangelium mit Glauben predigst, ist die Ernte gleich da. Make yourself available, become intentional. Stelle dich zur Verfügung, werde intentional, handle absichtlich, handle bewusst. Listen, God has way more desire to see people saved than you can ever have it. Gott hat ein viel größeres Verlangen danach, dass Menschen gerettet werden, als du es je haben kannst. Paul says to Timothy, God wants all people to be saved. Paulus sagt zu Timotheus, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Heaven weeps for every sinner that dies without having accepted Jesus as his savior. Der Himmel weint um jeden Sünder, der stirbt, ohne Jesus als seinen Retter angenommen zu haben. And I'm so convinced of this. Final great harvest before Jesus returns. Ich bin so überzeugt von dieser letzten großen Ernte, bevor Jesus wiederkommt. I'm so convinced that God doesn't need to do anything anymore. Ich bin so sehr davon überzeugt, dass Gott nichts mehr tun muss. I'm so convinced that there's only two that are left to do something. Ich bin so überzeugt, dass es nur noch zwei gibt, die etwas tun müssen. The person that is lost needs to get saved. Die Menschen, die verloren sind, müssen gerettet werden. By their choice and by their faith in Jesus Christ. Durch ihre Entscheidung und ihren Glauben an Jesus Christus. How can they, if the only thing they've ever heard is religion? Doch wie können sie das, wenn das Einzige, was sie gehört haben, Religion ist? So now who's left to bring in the great harvest? Wer bleibt also übrig, um die große Ernte einzubringen? You and me. Du und ich. So our job is not to get people saved, but to preach the true gospel of the kingdom. Unsere Aufgabe ist es nicht, Menschen zu retten, sondern das wahre Evangelium des Königreiches zu predigen. Show it with your life. Love people. Zeige es durch dein Leben. Liebe die Menschen. Preach it with signs and wonders. God is already ready to show the supernatural power. Predige es mit Zeichen und Wundern. Gott ist schon bereit, seine übernatürliche Kraft zu zeigen. And share it with words. Explain it to people how simple it is. Erzähle davon und erkläre den Menschen, wie einfach es ist. Tell people that everything has been done from God's part. Are they willing to accept? Sage den Menschen, dass von Gottes Seite aus schon alles getan worden ist. Sind sie bereit, das anzunehmen? God wants you to be reconciled with him. Are you willing? Gott will, dass du mit ihm versöhnt bist. Möchtest du das? Do you know when I found out that it's also so important that I always share it and preach the gospel? Ich habe etwas Wichtiges herausgefunden, das ich immer erzähle, wenn ich das Evangelium verkünde. That I keep telling the people how simple it is. Ich sage den Menschen immer wieder, wie einfach das ist. So I told this guy in the Uber today. So habe ich es heute diesem Taxifahrer gesagt. I know everybody's told you have to do this, you have to do the other, you've got to go to this church, you've got to go to that place. Ich weiß, dass alle sagen, du musst dies tun, du musst das tun, du musst in diese Gemeinde gehen, du musst dorthin gehen. I said, no, you have to do nothing if you believe. Ich sagte, nein, du musst gar nichts tun, nur glauben. God made it possible through Jesus Christ to pay everything for you that you will never have a sin held against. Gott hat es durch Jesus Christus möglich gemacht, der alles für dich bezahlt hat, dass dir keine Sünde je vorgeworfen werden kann. You know, and this is, I find out that people are almost shocked. Ich habe herausgefunden, dass die Aussage die Leute fast schockiert. So simple? So einfach ist das? I said, look, listen, did the church die for you? Ich sage, sag mal, ist eine Kirche für dich gestorben? So the church can save you. Also kann die Kirche dich nicht retten. Somebody has to die for your sins. Jemand musste für deine Sünden sterben. Did the pastor die for you? Ist ein Pastor für dich gestorben? He can't save you. Er kann dich nicht retten. Jesus did it. Jesus war es. If you put all of your faith in what Jesus did, your sins will be forgiven forever. Wenn du dein ganzes Vertrauen in das setzt, was Jesus getan hat, werden dir deine Sünden für immer vergeben. And I keep finding out how religion is destroyed so much, and people find it hard to believe that it's so simple. Ich stelle immer wieder fest, die Religion hat so viel zerstört, dass es den Menschen schwerfällt zu glauben, dass es so einfach ist. But once the Holy Spirit releases the faith of God in their hearts, they will willingly accept. Aber sobald der Heilige Geist den Glauben Gottes in ihren Herzen freisetzt, sind sie bereit, ihn anzunehmen. Der Taxifahrer umarmte mich und sagte, vielen Dank, dass du für mich gebetet hast. So think. Denk also nach. If you become intentional and say, Lord, I really want to be part of bringing in this harvest. Werde absichtlich und sage, Herr, ich möchte wirklich dazu beitragen, diese Ernte einzubringen. It's not my job to save people. Es ist nicht meine Aufgabe, Menschen zu retten. This is your job. Deine Aufgabe ist es auch nicht. People's responsibility to actually get saved. Die Verantwortung, gerettet zu werden, liegt tatsächlich bei den Menschen. It can't unless they have heard. Das geht aber nur, wenn sie gehört haben and seen. Und gesehen haben. I'm gonna be the one that shows them. Also werde ich derjenige sein, der es ihnen zeigt. And I'm gonna be the one who tells them. Ich werde derjenige sein, der es ihnen sagt. Yes, there will be people who will reject the gospel. Ja, es wird Menschen geben, die das Evangelium ablehnen. But you understand, it's not my responsibility to save them, it's my responsibility to share and preach the gospel. Wenn du verstanden hast, dass deine Aufgabe nicht darin besteht, sie zu retten, sondern das Evangelium zu verkünden, I will do my job only. Wirst du nur deine Arbeit tun. You know, I shared with our students at the school recently. Vor kurzem habe ich unseren Schülern in der Schule erzählt, and I've heard that long, long time ago. Ich hatte das schon vor langer Zeit gehört. But it just hit me again lately. Aber kürzlich ist es mir wieder eingefallen. The great man of God in America, ein großer Mann Gottes in Amerika, he had a prophetic dream. Hatte einen prophetischen Traum. And in the dream he saw a supernatural harvest that nobody's aware of. Harvest of people. Er sah in seinem Traum eine übernatürliche Seelenernte, von der niemand wusste. And he said that many people in the last seconds before they leave this earth, before they die. Er sagte, dass viele Menschen in den letzten Sekunden, bevor sie diese Erde verlassen und sterben, the Holy Spirit is after them to get them saved. Because remember, God wants all people to be saved. Vom Heiligen Geist begleitet werden, damit sie gerettet werden. Denk daran, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. And many of them in the last second, just before they leave this life on earth, they will put their faith in Jesus Christ for salvation. Und viele von ihnen werden in der letzten Sekunde, kurz bevor sie dieses Leben auf der Erde verlassen, ihren Glauben auf Jesus Christus als Retter setzen. Because the Holy Spirit keeps reminding them of the gospel. Denn der Heilige Geist erinnert sie immer wieder an das Evangelium. And even though some of them will not be conscious anymore, auch wenn einige von ihnen nicht mehr bei Bewusstsein sein werden, but they are actually going to accept Jesus Christ by faith as a Savior. Werden sie Jesus Christus im Glauben als ihren Retter annehmen. And this guy called it the silent harvest. Dieser Mann nannte es die stille Ernte. But listen, hört zu. The Holy Spirit has nothing to work unless they've heard the gospel. Der Heilige Geist kann nichts bewirken, wenn sie das Evangelium nicht gehört haben. So many times we thought, I preached the gospel, this person didn't get saved, I failed. You don't know, my friend. So oft denken wir, ich predigte das Evangelium, diese Person wurde nicht gerettet, ich habe versagt. Du weißt es nicht, mein Freund. You only will know when you stand before Jesus one day, when Jesus has come back, or when you've gone to heaven before. Du weißt es erst, wenn du eines Tages vor Jesus stehst, wenn er wiedergekommen ist, oder wenn du schon vorher in den Himmel gekommen bist. Once I understood it, I thought, I have to share the gospel everywhere. Als mir das klar wurde, dachte ich, ich muss das Evangelium überall verkünden. Who knows? We might bring in a huge harvest of souls for Jesus without ever knowing that these people got saved. Wer weiß, vielleicht bringen wir eine riesige Seelenernte für Jesus ein, ohne je zu erfahren, dass diese Menschen gerettet wurden. So let's keep sharing the gospel, believing that we are part of the final great harvest. Lasst uns das Evangelium weitergeben und daran glauben, dass wir Teil der letzten großen Ernte sind. Guys. Leute, just to think that God invites me to be part of something so big is an incredible honor. Allein der Gedanke, dass Gott mich einlädt, Teil von so was Großem zu sein, ist eine unglaubliche Ehre. We can use, or if God can use this video, möge Gott dieses Video benutzen, to release thousands of people, um Tausende von Menschen freizusetzen, say, Lord, I do believe in the final great harvest. I believe that. Die sagen, Herr, ich glaube an die letzte große Ernte. Ich glaube daran. I will think about it, meditate about it, dream about it. Ich werde darüber nachdenken, meditieren, davon träumen. And I am going to do whatever I can. Und ich werde alles tun, was ich kann, to be intentional. Um intentional, bewusst, absichtlich zu sein. Here I am. Use me, Lord. Hier bin ich. Gebrauche mich, Herr. And I will speak and I will share and I will show the gospel. Ich werde sprechen, ich werde weitergeben, ich werde das Evangelium verkünden. And when I directly harvest people, I will rejoice. But even if I don't, I will still rejoice because I shared the gospel. Wenn ich Menschen ernte, werde ich mich freuen. Wenn nicht, werde ich mich trotzdem freuen, weil ich das Evangelium weitergegeben habe. Because who knows? Denn wer weiß schon, what harvest I will bring in without me being aware of what I've brought in. Welche Ernte ich einbringen werde, ohne zu wissen, was ich eingebracht habe.